Beginnen wollen wir mit Kammermusik von Moritz Eggert, Bad Attitude. Ein Werk für Cello und Klavier mit drei Sätzen: Bad Vibes, Bad Taste, Bad Attitude. Am Cello Sebastian Hess, am Klavier Moritz Eggert. Thank you. Bad Vibes, Bad Taste, Bad Attitude. Das waren die drei Sätze dieses Stücks von Moritz Eggert für Cello und Klavier. Als Ausführende hörten wir Sebastian Hess und den Komponisten Moritz Eggert. Ein Streichquartett von Dorothee Eberhardt, jetzt im Concerto Bavarese hier in Bayern 2. Und zwar das zweisätzige Streichquartett Nummer 3, interpretiert vom polnischen Quartett X. Thank you. Das Ex-Quartett aus Polen mit dem Streichquartett Nummer 3 von Dorothee Eberhardt. Und wir bleiben kammermusikalisch hier im Concerto Bavarese, jetzt mit einem Werk des 1965 geborenen Markus Schmidt. Er hat 7 Gedichte der surrealistischen Lyrikerin Merit Oppenheim vertont unter dem Titel Quelle belle femme, welch schöne Frau. Die 7 Stücke heißen Die Schreie der Hunde, Der Tau auf der Rose, Sie hält mir ihren Gürtel hin, dann das titelgebende Stück Welch schöne Frau, In der Juninacht, Ich spüre, wie sich mein Auge und als letztes Stück Die Wiesen und der Wald. Die Sopranistin Anna-Maria Bogner musiziert mit der Flötistin Irmela Nolte, an der Viola Gunther Pretzel und an der Harfe Marlies Neumann. Exemplaire autant, qu'est-ce qu'un cadet autant? Thank you. Quelle belle femme, welch schöne Frau, ein Liederzyklus von Markus Schmidt nach Gedichten von Meret Oppenheim. Die Besetzung: Anna-Maria Bogner, Sopran, Irmela Nolte, Flöte, Gunter Pretzel, Viola und Marlies Neumann an der Harfe. Eine Klassikerin der Moderne ist Viera Janáčeková. Von der slowakischen Komponistin hören wir jetzt ein Werk für Streichorchester hier im Concerto Bavarese, Dotyk. Berührung heißt es. Gespielt wird es von der Kremerata Baltica unter der Leitung des ukrainischen Dirigenten Roman Kofmann. Berührung, so heißt dieses Werk für Streichorchester von Vjera Janáčeková. Wir hörten die Kremerata Baltica unter der Leitung von Roman Kofmann. Jetzt wieder Kammermusik bei uns hier im Concerto Bavarese, und zwar Kammermusik, die in den Studios des Bayerischen Rundfunks entstanden ist. Zum Beispiel das folgende Werk von Paul Engel für die klassische Klaviertrio-Besetzung. Violine, Violoncello und Klavier. Das Klaviertrio Nummer 5 von Paul Engel. Die Ausführenden sind Christos Canetis, Violine, Reinhard Latzko, Violoncello und am Klavier Alfons Kontarski. Thank you. Thank you. Thank you. Kalliope steigt vom Olymp, so hat Paul Engel sein fünftes Klaviertrio überschrieben. Christos Canetis spielte in dieser Aufnahme die Violine, Reinhard Latzko das Cello und Alfons Kontarski das Klavier. Auch die folgende Aufnahme stammt aus den BR-Studios, aufgenommen im Jahr 2006, wurde von der Geigerin Julia Rebecca May und dem Pianisten Arno Waschk das folgende Werk mit dem Titel Ambivalenz. Komponiert hat es die 1975 in München geborene Eva Sindichakis. Thank you. Ambivalenz, ein Kammermusikwerk von Eva Sindichakis für Viola und Klavier, hier gespielt von Julia Rebecca May und Arno Waschk im Concerto Bavarese hier in Bayern 2. Unser nächstes Stück hat zwei Komponisten, nämlich Martin Ruland und Alfred Mehners. Von ihnen stammt das Stück mit dem Titel Archä. Martin Ruland spielt hier Vibraphon in dieser Aufnahme und große Trommel und Alfred Mehnert Marimbaphon. Außerdem Thomas Zoller an der Bassklarinette. Archä, so heißt dieses Stück von Martin Ruland und Alfred Mehnert. Die beiden spielten dieses Stück auch hier mit dem Ensemble Rameaus Neffen, das außer ihnen beiden aus dem Bassklarinettisten Thomas Zoller besteht. Das Concerto Bavarese in Bayern 2, jetzt mit Musik von Rudi Spring, der Ende des vergangenen Jahres am 28. Dezember im Alter von nur 63 Jahren in München gestorben ist. Der gebürtige Lindauer hat in München gelebt und gelehrt. An der Musikhochschule in München hatte er einen Lehrauftrag für Liedgestaltung und er hat überhaupt das zeitgenössische Lied sehr stark inspiriert. Wir hören jetzt Kammermusik von ihm und zwar sein Klaviertrio Triptychon mit Jessica Kuhn, Violoncello, mit Rudi Spring am Klavier und mit Hanna Weyrich an der Violine. Thank you.

Musik von Rudi Spring bei uns hier im Concerto Bavarese in Bayern 2. Das war sein Klaviertrio Nummer 2 mit dem Titel Triptychon. Jessica Kuhn, Violoncello, Rudi Spring am Klavier und Hanna Weyrich, Violine.